بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، wir machen inshallah weiter mit dem 68. Fajr-Unterricht von das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind gerade beim 16. Hadith. An Abi Hurairah radiyallahu anhu, أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. Also von Abu Huraira رضي الله عنه, dass ein Mann zum Propheten صلى الله عليه وسلم sagte, lege mir was nahe. Er sagte, werde nicht wütend. Er sagte, und er wiederholte das mehrmals, er sagte, werde nicht wütend, überliefert bei Al-Bukhari. Ibn Rajab, rahimahullah, sagt weiter, die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wenn du wütend wirst, dann schweige, deutet darauf, dass der Wütende straffähig ist im Zustand seines, entschuldige, dass der Wütende verpflichtet ist, im Zustand seines Wutes zu schweigen. Und somit ist er auch, wird das für ihn oder gegen ihn gezählt, wenn er spricht. Ja, er ist auch straffähig im Zustand seines Wutes. So, wenn er, somit ist er befohlen zu schweigen. Und wenn er spricht, dann wird das geschrieben, entweder für oder gegen ihn. Und es ist bestätigt von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er denjenigen befohlen hat, der wütend geworden ist, dass er seine Wut im Griff bekommt, beziehungsweise davon wegkommt, durch dem, was ihn beruhigt von Aussagen und Taten. Und dies ist genau die Verpflichtung zu ihm, seine Wut zu unterbrechen. So wie kann man sagen, wie kann man dann sagen, dass er nicht straffähig ist oder dass ihm nichts zur Last gelegt wird im Zustand seines Wutes, was von ihm dann rauskommt. Wie kann man dann sagen, dass er nicht straffähig ist im Zustand des Wutes, was er sagt oder was er macht. Und Ata ibn Abi Rabah sagte, nichts brachte die Gelehrten zum Weinen, das Weinen am Ende des Lebens, als eine Wut, die einer von ihnen hatte, die das Leben von 50 Jahre oder 60 Jahre oder 70 Jahre zerstört. Und vielleicht eine Wut, vielleicht bringt eine Wut den einen in einer Stelle oder in einer Sache, wovon er dann nicht mehr rauskommen kann. Überliefert bei Ibn Abi Dunya. Noch dazu, wer von den Salaf sagte, dass wenn der Wütende, wenn der die Ursache für den Wütenden, für sein, die Ursache des Wutes für den Wütenden erlaubt ist, oder Mubah ist, besser gesagt, ja, wie Krankheit oder Reise oder Gehorsamkeit wie Fasten, dann wird er nicht getadelt für seine Wut. Diese Aussage von den Salaf, damit ist gemeint, dass keine Sünde über ihm ist, wenn das, was von ihm kommt, im Zustand des Wutes, vieles von Worten sind, die eine Verzweiflung oder eine schlechte Laune oder Beschimpfung und so weiter und so fort kommt. Okay? Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bin nur ein Mensch. Ich werde zufrieden, wie die Menschen zufrieden werden, und werde wütend, wie die Menschen wütend werden. So jeder Muslim. So jeder Muslim, den ich beschimpfe, beleidige oder schlage bzw. peitsche, so werde ich für ihn dies, ich gebe ihm das Recht, eine Buße zu nehmen. Und hier ist eine kleine Sache, subhanallah, ja, was Ibn Rajab rahimallah weiter dann sagt: Wer aber Kufr oder Abtrünnigkeit oder Tötung einer Seele ohne Recht natürlich, oder wer Kufr begeht oder Abtrünnigkeit begeht oder eine Seele tötet ohne Recht natürlich, oder Geld nimmt ohne Recht und dergleichen, im Zustand des Wutes, so zweifelt kein Muslim daran, dass sie ihn nicht gemeint haben. Und dass sie nicht gemeint haben, dass der Wütende nicht dafür getadelt oder bestraft wird. Ebenso, was von den Wütenden passiert oder geschieht, von Scheidung oder Freiheitsschenkung oder Schwur, so all dies ist dann für ihn verpflichtend, und er trägt die Verantwortung dafür, ohne dass es dafür eine Uneinstimmigkeit gibt, übereinstimmend. Und im Musnad den Imam Ahmad von Khuwaylid bin Thalib, entschuldige, die Frau von Aus ibn Samit, dass sie mit ihrem Mann diskutierte in einer Sache, so wurde er wütend und sagte: Du bist so für mich verboten wie meine Mutter. Und er war ein älterer, ein alter Mann, dessen Benehmen schlecht wurde, und er war leicht zornig. Und dass sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und fing an, sich zu beschweren, was sie von seinen schlechten Benehmen findet. So hat Allah den Vers des Wihar herabgesandet. Ja? Der Vers ist: Und diejenigen, die sagen zu ihrer Frau, du bist verboten für mich wie meine Mutter, so, und das dann zurücknehmen wollen, ja? Und so weiter, hat Allah Azza wa Jal ihnen befohlen, Buße dafür zu machen, entweder durch Befreiung oder und so weiter und so fort, oder Speisen von Armen oder Fasten. Fasten 2 Monate durchgehend. Auf jeden Fall, was uns da interessiert, der Vers. Allah Azza wa Jal, damit wir diese Sache inshallah nicht yani, so lassen. Die Sache ist eine Art von Scheidung. Okay? Die Sache ist eine Art von Scheidung, indem man sagt, du bist so genauso verboten wie das Rücken meiner Mutter für mich. Yani, genauso wie meine Mutter für mich verboten ist. So, wer das macht, so sagt Allah Azza wa Jal, zuerst muss er eine Seele befreien, einen Sklaven, bevor sie sich anfassen. Wer dann das nicht findet oder nicht kann, so soll er 2 Monate durchgehend fasten, bevor sie sich anfassen. Wer nicht kann, der soll 60 Armen speisen. Okay? Das ist eine Sache, über die auch die Ulama sehr viel geredet haben. Auf jeden Fall, das ist eine Art von Scheidung. Ja? Inshallah, klar? So, auf jeden Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm mit der Buße befohlen für diese Art von Scheidung in einer sehr langen Geschichte. Und diese Geschichte überlieferte Ibn Abi Hatim und sagte in einer Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich sehe, als er gekommen ist, nachdem er sich beruhigt hat, der Mann, und fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist meine Frau verboten oder erlaubt für mich? Er sagt, ich sehe nur, dass sie verboten für dich wurde. Und das ist eine lange Geschichte. Okay. So, und hat Allah azza wa jal die Scheidung zu einem Zihar, yani das ist diese Art, gemacht am Ende. Und der Mann, so ist, hat dieser Mann diesen Zihar gemacht im Zustand seines Wutes. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah in die, damals, bevor dieser Vers hinabgesandet wurde, dass der Zihar eine Scheidung ist, eine eindeutige Scheidung ist. Und sagte, sie wurde dadurch für dich verboten, yani deine Frau. Yani, dass die Scheidung für ihn verpflichtend wurde. Okay, dass die Scheidung für ihn verpflichtend wurde. Ja, obwohl er was im Zustand seines Wutes war. So, als Allah Azza wa Jal es zu einem Dihar machen, dass man, Buße machen kann, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn mit der Buße verpflichtet und hat es nicht yani außer Kraft gesetzt oder yani, einfach yani, von ihm weggenommen, weil er wütend war, ja? Sondern er hat ihm damit verpflichtet. Und Mujahid überlieferte von Ibn Abbas, dass ein Mann zu ihm sagte, ich habe meine Frau 3-mal die Scheidung gegeben, während ich wütend war. So sagte Ibn Abbas zu ihm, du kannst nicht, dass dir erlaubt wird, was Allah über dich verboten hat. Du hast deinen Herrn widersetzt und deine Frau wurde für dich verboten. Überliefert bei Al-Jawzani und Ad-Darqutni mit einer Überlieferungskette nach der Bedingung von Muslim. Rahimahumullah. Und Al-Qadi Ismail ibn Ishaq überlieferte in seinem Buch Ahkam al-Quran mit einer richtigen Überlieferungskette von Aisha radiallahu anha, dass sie sagte, Al-Laghu fil Ayman ma kana fil Mira'i wal Hazali wal Mizaha. Okay, dass man yani, das Schwören, das Spielen in den Schwuren, ja, beim Schwören yani, was in der yani, Angeberei und Scherzen und Spielerei ist. Ja? Und das Sprechen wo, mit dem, was das Herz nicht beabsichtigt. Yani, das sind die Arten von Schwuren, die nicht, yani, verpflichtend werden. Ja? Und die Schwuren, okay, und die Schwuren, die wofür man Buße machen muss oder geben muss, ist jeder Schwur, den du schwörst im Ernst, im ernsten Zustand. Egal, ob das im Zustand eines Wutes ist oder einen anderen. Entweder du machst es oder du lässt es. So. Deswegen hat Allah Azzawajal, oder deswegen wurden die Schwure, für die Schwuren auch eine Buße festgelegt von Allah Azzawajal. Überliefert, und das gleiche überlieferte auch Ibn Wahb von Yunus, von Az-Zahri, von Urwa, von Aisha. Und dies ist das, von den richtigsten oder die richtigste Art oder Überlieferungskette. Yani von Aisha. Und das deutet darauf, dass der Hadith, das von ihr überliefert wurde, marfu'a ist. Dass der Hadith, der von ihr überliefert wurde als marfu'a, keine Scheidung und keine Befreiung yani eines Sklavens im Wut, yani Zustand, entweder ist es nicht richtig, yani von der Überlieferungskette her, oder dass seine Bedeutung mit der Wut, dass seine Deutung mit der Wut nicht richtig ist. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, keine Scheidung und keine Befreiung in Irlaq, yani im Zustand, wo man geschlossen ist. Ja? Und das wird mit der Wut gedeutet. Entweder ist das nicht richtig, dieser Hadith, oder seine Deutung mit dem Wut ist nicht richtig. Und es wurde bestätigt von mehreren Sahaba, dass sie die Fatwa gegeben haben, dass der Schwur des Wütenden verpflichtend ist, und wenn er das nicht kann, dass dafür Buße gibt. Und was von Ibn Abbas radiallahu anhuma überliefert wurde, was dem widerspricht, so ist seine Überlieferungskette nicht authentisch. Al-Hassan sagte, der Talaq nach der Sunna ist, dass er ihr eine Scheidung gibt, im Zustand der Reinheit, ohne Beischlaf. Und er hat dann die Wahl, bis sie dreimal ihre Periode hat. Entweder er nimmt sie zurück, oder er lässt sie. So, wenn er wütend war, so hat er drei Perioden Zeit, yani das seine Wut, yani von sich von seiner Wut zu beruhigen oder da yani seine Entscheidung im Zustand des Wutes zu überdenken, oder drei Monate, wenn sie keine Periode hat. So, er sagt, so, wenn Al-Hassan sagt, das ist eine sehr schöne Aussage, er sagt, wenn sie die Scheidung nach der Sunna ist, dass er ihr eine Scheidung gibt, im Zustand der Reinheit, ohne Beischlaf. Und er hat dann die Wahl, bis sie drei Perioden hatte. So, wenn er will, kann er sie zurücknehmen. So, und wenn er wütend war, so gibt es in drei Perioden oder in drei Monaten, wenn sie keine Perioden hat, genug Zeit, was seine Wut wegbringen lässt. Yani er hat dann in diesen drei Monaten oder drei Perioden genug Zeit, um sich zu beruhigen, sozusagen. Ja, so hat Al-Hassan trotzdem keine Fatwa gegeben, dass die Scheidung im Zustand des Wutes nicht gilt, sondern sie gilt, und er hat drei Monate Zeit, sich zu beruhigen. Und der Hassan sagte, Allah verdeutlichte, damit niemand bereut bei der Scheidung, wie Allah ihm befohlen hat. Allah hat verdeutlicht, wie man die Scheidung gibt, damit niemand bereut, bei einer Scheidung. Überliefert von Al-Qadi Ismail. Und viele von den Ulama machten die Andeutungen im Zustand des Wutes wie die klare Scheidung. Yani, wenn jemand etwas andeutet, was auf die Scheidung ist, viele von den Ulama machen das wie die klare Scheidung. Und er deutet, yani, was, wenn er etwas sagt, was Scheidung bedeuten könnte, so ist das für, bei den meisten Gelehrten wie die klare Scheidung. Und sie annehmen die yani, Interpretation davon nicht, dass sie keine Scheidung ist, sie nehmen das nicht an, wenn es im Zustand des Wutes war, sondern sie lassen das, egal ob das im Zustand des Wutes war oder nicht. Und von ihnen gibt es welche, die die Wut mit der Andeutung wie die Absicht. Yani, dass die Scheidung damit auch im Inneren des Menschen gefallen ist. Yani, das ist natürlich nicht die Meinung von allen Gelehrten, sondern von einigen. Und Ibn Rajab bringt das und sagt das danach, wie kann dann, wenn der Zustand so ist und wenn das die Aussagen der Gelehrten ist, wie kann man dann sagen, dass die Wut ein Hindernis ist oder ein Hinderungsgrund ist von das Fallen der klaren Scheidung. Ja, dass die fällt und dass die yani, gilt. Ja, das ist natürlich nicht so. Ja. Natürlich muss man auch sagen, dabei, dass es auch Gelehrte gibt, die sagen, dass bei der starken Wut, bei der man nicht mehr weiß, was man sagt, dass da natürlich Ausnahmen gibt. Das ist natürlich eine Sache, worüber die Gelehrten verschiedene Meinungen haben. Auf jeden Fall, was nehmen wir von diesem Hadith? Was uns interessiert von diesem Hadith ist, dass es zwei Arten von Wut gibt. Die Wut für sich selbst, für die Person selbst, für seine Interessen und seine Neigungen, so ist dies eine schlimme Wut und die darf man nicht, man muss sich da beruhigen und man darf nicht aus dieser Wut heraus handeln. Und die andere Wut ist die Wut für Allah und seinen Propheten und seinem Buch und gegen die Ungerechtigkeit von jemand anderen und so weiter und so fort und gegen die Widersetzung von Allahs Befehle. Diese Wut ist gelobt, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist niemals für sich selbst wütend geworden, sondern er ist wütend geworden, wenn Allahs Grenzen missachtet wurden. Und deswegen, zum Beispiel der Hadith von die Makhzumiyya, die Frau, die gestohlen hatte, und sie war eine edle Frau, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass er ihr die Hand abhacken werde. So kamen die Leute und die waren das nicht gewohnt, dass einem edlen Menschen die Hand abgehackt wird, und versuchten mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu überreden. So ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam wütend geworden, sehr wütend geworden, und er stieg auf den Minbar und er sagte: Diejenigen, die vor euch lebten, sind ins Verderben gegangen. Warum? Weil wenn der Edle unter ihnen gestohlen hat, haben sie ihn gelassen, und wenn der Schwache unter ihnen gestohlen hat, haben sie die Strafe über ihn umgesetzt. Bei Allah, wenn Fatima, die Tochter von Muhammad, stehlt, dann werde ich ihr die Hand abhacken. So ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Sache wütend geworden für Allah subhanahu wa ta'ala. Nur das Übertreiben in der Wut, so dass man Allahs Grenzen überschreitet, das ist natürlich auch nicht lobenswert und das ist natürlich auch nicht erlaubt. Nur, wie gesagt, der Zustand, wenn man für Allah subhanahu wa ta'ala wütend wird, so ist das natürlich eine noble Sache und eine edle Sache und auch verpflichtend, dass man für Allahs Scharia und für Allahs Prophet und für Allahs Buch wütend wird. Das ist eine Sache, wenn man nicht da wütend wird, bei was soll man dann sonst wütend werden? Und das ist eine Sache, die leider von vielen unserer geliebten Brüdern wiederholt wird. Und das ist natürlich eine Sache, die falsch ist, weil für den Islam soll man wütend werden und nicht für sich selber. Das ist die Unterscheidung. Wir sind inshallah fertig mit diesem Hadith. Wir machen inshallah das nächste Mal mit dem nächsten Hadith weiter. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.